Jahren. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt das Schlechte in mir. Ja, und darüber möchte ich mich mit euch unterhalten, über euer Schlechtes, das, was ihr nicht an euch mögt, wo ihr sagt, das ist das Böse in mir, das ist meine schlechteste Charaktereigenschaft, das sind meine Abgründe. Und deshalb sind schon Dinge passiert, für die ich mich sehr, sehr schäme, die ich vielleicht nie wieder gut machen kann. Also, das Schlechte in mir. Thema heute bei uns, 6 Minuten im Radio, dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Alicia. Das stimmt, ne? Ja, hallo. Und Alicia ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist denn das Schlechte in dir, Alicia? Ja, mein Problem ist, ich mache immer ziemlich so meinen Freund fertig. Du machst immer so deinen Freund fertig. Ja. Erstmal gefragt, wie machst du ihn fertig? Ja, dass ich den also unter der Gürtellinie, also mit Wortwahlen, da drunter haue und ihm irgendwo immer sehr Unrecht tue. Mhm. Aber das ist nur verbal. Du haust ihm sonst nicht unter die Gürtellinie. Nein. Also du schimpfst ihn im Klartext, ne? Ja. Jetzt ist die zweite Frage, die jetzt ansteht, warum tust du das? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon ein Stückchen weiter. Dann wüsste ich ja, dass ich das nicht zu tun hätte. Ja, wie lange läuft denn das schon so? Ja, ein gutes Jahr. Wie lange seid ihr zusammen? 3 Jahre. Mhm. Aber die ersten 3 Jahre lief es recht gut. Ja, super. Super. Ja, super. Da. Geradezu super. Ja. Mhm. Und was ist irgendwas passiert von dem Jahr? Irgendwas Unangenehmes? Ja, wir waren mal aus gewesen. Und ja, da kamen dann eben halt 2 Mädels rein. Die eine hat ein T-Shirt an, was bauchfrei war. Mhm. Okay, ist für jeden Mann eine Augenweide. Ja. Habe ich auch nichts dagegen gehabt, dass sie sich mit denen unterhalten hat. Nur bis ihm dann hinterher die, sag ich mal, die Leute, die immer da sind, ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich auch noch da wäre. Mhm. Peinlich. Und, ne? Peinlich, wenn ja. Die anderen Leute ihn schon aufmerksam machen müssen. So, und da hat er überhaupt gar nicht drauf reagiert und so. Er hat geflirtet, heiß geflirtet mit den Mädels. Ja. Mhm. So, und ich habe gesagt, ach komm, lass ihn. So, und ja, und dann haben die Leute eben halt da immer ihn weiter so gestichelt und haben gesagt, ja, kümmere dich doch mal um deine Frau, was machst du denn da? Mhm. Ja, und ja, dann haben wir bezahlt, sind wir nach Hause gegangen. Ja. Und ja, und dann habe ich natürlich losgelegt und habe den dann erstmal richtig niedergemacht und habe ihn eigentlich gefragt, was er sich eigentlich einbildet. Mhm. Ja. So fing es an. Ja. Wie hat er sich denn da erklärt? Gar nicht. Gar nicht? Hat er sich denn entschuldigt? Am nächsten Tag, wo er nüchtern war. Bitte? Wo er nüchtern war? Ja. Achso, er hat auch schon einen gezuppelt. Ja. Naja. Ja, dann ist der Zusammenhang ja relativ klar, ne? Dass du noch verletzt bist wegen dieser Sache, kann das sein, dass es da herrührt und du immer ja, noch so... Ja, aber am nächsten Tag habe ich ihn dann nochmal drauf angesprochen und auch andere Leute haben ihn nochmal drauf angesprochen. Mhm. Und dann hast du den Eindruck gehabt, dass es gut ist, oder? Ja. Mhm. So, ist, denn so ein, ist so etwas denn nochmal vorgefallen? Ja, nicht die sowas nicht, aber er hat mich ein paar Mal belogen und hat zu mir gesagt, er müsste arbeiten und er war zu Hause. Also wenn man sowas macht, wie du es gerade beschrieben hast, so dass man verbal wirklich jemanden immer wieder attackiert und immer wieder das macht, dann hat man natürlich latent hintergründigen Zorn auf den und Aggressionen. Ja, aber ne? Und die müssen ja irgendwo herkommen. Und die kommen ja meistens daher, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, dass man sich verletzt fühlt oder ja, dass man vielleicht eifersüchtig ist oder aus irgendeinem Gefühl resultiert das ja. Ja, ich denke einfach mal, das hat auch viel mit meiner Kindheit zu tun, weil ich, sage ich mal, ich leide sehr unter Trennungsangst, weil ich bin als Kind, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wie das angefangen hat, bin ich von meinem Onkel vergewaltigt worden. Mhm. Und das ging also so lange, bis ich 13 war. Mhm. Mhm. So, und ich habe das erst meinen Eltern erzählt, wie ich 30 war. Mhm. Und so lange habe ich darüber geschwiegen. Und ich habe mich auch nie getraut, irgendjemandem das zu sagen. Und ja, und dann bin ich auch immer an die falschen Männer gekommen, die mich dann auch immer geschlagen haben und ausgenutzt haben. Ah, verstehe. Das heißt, du warst auch noch nicht in psychotherapeutischer Behandlung. Nein. Deshalb. Ja. Halte ich dringend für notwendig, Alicia. Dringend. Denn viele Sachen, die jetzt vielleicht schieflaufen in deinem Leben, können ursächlich damit zusammenhängen. Und das ist dir vielleicht gar nicht so klar, der Zusammenhang, aber das ist ja so eine tiefe Verletzung, die ein Mensch oder ein Kind da hinnehmen muss, und da können so viele unangenehme Dinge raus resultieren. Ja. Ich würde gerne, dass du gleich mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Ja, gerne. Das ist der Peter heute Nacht, und das geht gleich so, dass du auflegst und Peter ruft dich an. Mhm. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du das für dich tust und eben letztendlich dann auch für deine Beziehung mit deinem Freund und für deinen Freund tust. Denn der fühlt sich ja auch permanent wahrscheinlich jetzt irgendwie ungerecht behandelt, ne, weil er gar nicht weiß, was los ist. Ja, er sagt immer, er wird alles für mich tun. Ich meine, er tut auch wirklich alles so gesehen für mich. Aber für ihn, Entschuldigung, für ihn zählen immer mehr diese versucht immer die materiellen Sachen mir das schön zu machen. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich möchte jemand einfach nur haben, der mir auch Gefühle zeigen kann, der mich mal, wenn er merkt, dass es mir schlecht geht, mich in den Arm nimmt. Verstehe. Alicia, wir machen das so. Du legst auf und Johanna, der Peter ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Hallo, tschüss. So, meine lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian. Wir haben 1 Uhr 6 und 47 Sekunden. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heißt das Schlechte in mir. Ich möchte häufig gerne darüber reden, was ihr als schlecht an euch empfindet. Ich möchte reden über das Böse in euch. Über, sagen wir es mal ein bisschen vulgär, über das Schwein in euch. Ich möchte reden über eure schlechten Charaktereigenschaften. Was sind eure schlechten Charaktereigenschaften? Eure Abgründe, aus denen heraus vielleicht schon Dinge entstanden sind, die ihr getan habt, für die ihr euch irrsinnig schämt oder die ihr bereut. Aber ihr sagt, das ist nun mal auch in mir, das ist ein Teil von mir. Das ist das Schlechte in mir, dafür schäme ich mich. Aber es ist halt so, es ist so passiert und es ist ein Teil meines Lebens. Das ist das Thema. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt darüber, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 567 8111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 567 8110. Das Schlechte in mir. Was findet ihr an euch, an eurem Charakter, an eurer Seele, an eurer Psyche ganz schlecht und ganz mies? Das kann ja anfangen von Geiz. Das ist ja auch keine schöne Charaktereigenschaft, bis hin, dass ihr vielleicht etwas ganz Dramatisches getan habt, vielleicht sogar ein Verbrechen begangen habt, welches eben aus dieser finsteren Ecke aus euch heraus erwachsen ist. So, jetzt geht's weiter mit Daniel. Und Daniel ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, Daniel. Was ist denn das Schlechte in dir? Das ist meine Aggressivität. Wie aggressiv bist du denn? Ich bin hochgradig aggressiv. Also sag mal, es ist vor allen Dingen beim Sport, beim Autofahren, aber auch privat. Mhm. Sobald irgendwas, sag ich mir, gegen den Strich geht, rast ich aus. Sag mal ein Beispiel beim Autofahren. Ja, ich hatte, sag mal, den Fall erst Montag. Ich sag mal, ich bin von Solingen aus rüber nach Langenfeld gefahren. Geh mal ein bisschen näher an die Sprechmuschel, dann kann ich dich besser verstehen. So besser? Ja, fang mal an zu reden. Hm? Also ja, ich bin von Solingen aus, wollte ich rüber nach Langenfeld, dann muss ich über die Schnellstraße fahren. Mhm. Da ist 100 erlaubt, überholen ist nicht erlaubt und ist auch nicht möglich aufgrund von Leitplanken. Mhm. Und hatte einen vor mir, der fuhr dramatisch 50. Mhm. Da habe ich erstmal den genötigt mit der Lichthupe, wie den Ohren. Mhm. Und da fing dann auch richtige Faxen in dem Auto zu machen und zeigte mir immer als Beispiel den Mittelfinger und alles Mögliche. Hat der dir gezeigt? Ja. Mhm. Und ich sag mal, da baute sich schon so ein bisschen Aggression bei mir aus, nur als er weitermachte. Mhm. Wobei du wahrscheinlich auch weitergemacht hast und weiter Licht gehupt hast, ne? Ja, in der Lichtstufe war ich dran. Und dann habe ich irgendwann, da wusste ich, gleich kommt die Ampel, dann ist Ende bei dir. Mhm. Dann kam diese Ampel, die war rot, da bin ich aus dem Auto rausgesprungen, bin zu dem gegangen, hab's gefragt, was das sollte. Ich soll nicht so Wind machen, aber ich sag mal, da habe ich dann auch derartig verbal beschimpft, dass ich mir einfach ein paar auf die 12 gegeben habe. Wie war denn das? Ist er ausgestiegen aus dem Auto? Hatte er nur die Scheibe runtergedreht? Nee, ich habe die Tür aufgerissen. Du hast die Tür aufgerissen. Von ihm. Und er ist im Auto sitzen geblieben und du hast ihm letztendlich dann, während er im Auto saß, eine in die Schnauze gehauen. Genau, hat eins auf die Lücke bekommen. Mhm. Und dann? Ja, und dann hat er mich zwar etwas verdutzt angeguckt im ersten Moment. Was hast du? Er hat mich einfach dumm angeguckt. Ja. Auf jeden Fall, ich mach's weiter so, sehen wir uns am nächsten Ampel wieder, aber dann geht's rund hier. Mhm. Und dann bin ich zurück in mein Auto gegangen und dann ist er Gott sei Dank gerade rausgefahren, wenn ich abgebogen bin. Achso. Das war besser für ihn. Das heißt, du weißt gar nicht, ob der irgendwann, war der allein im Auto? Der war allein im Auto, ja. Achso, du weißt aber nicht, ob der deine Nummer aufgeschrieben hat oder ob da... Weiß ich nicht, aber ich habe zwei Anzeigen schon hinter mir, wegen Körperverletzung, wegen solchen Aktionen. Mhm. Also, das ist schon eine krasse Nummer, die du da erzählst. Ja. Ist dir auch selbst auch klar, ne? Ja, selbstverständlich ist das klar. Das heißt, aber ich, halt, ich weiß nicht, woher es kommt, dass ich aggressiv geworden bin. Jetzt habe ich eine Vorstellung schon, nach dem Beispiel, was du erzählt hast. Sag mir mal noch ein Beispiel, von dem du sagst, das ist eigentlich das Heftigste, was ich bisher gemacht habe in Sachen Aggressivität. Sachen Aggressivität, dass ich im Rentner zusammengeschlagen habe. Wie kam es dazu? Wie war der Zusammenhang? Der Zusammenhang war, ich sag mal, ich war bei mir vom Haus, was am Ausladen. Mhm. Ich habe dann erstmal die ganzen Sachen so gegen die Häuserwand gelehnt und so. Mhm. Und er meinte dann, ich sollte gefälligst den Fußweg frei halten. Ja. Aber ich denke mal, hier ist auch noch genügend Platz, jetzt kann man ja hier wohl noch hergehen. Also ja. Mal, er war wahrscheinlich ziemlich breit drauf hin, fing er dann an, da rumzutoben ohne Ende. Mhm. Das wäre eine Frechheit von mir und so meinte ich, Opa, halt die Fresse, das ist garantiert gesünder für dich. Mhm. Und daraufhin meinte er dann so zu mir, dass ich mir einbilden würde, meine ich, Opa. Am besten gehst du ganz schnell weiter, bevor ich mich komplett vergesse. Mhm. Dann haben wir mit seinem Stock einen Schlag auf das Schienbein gegeben und dann ging es rund. Da habe ich mich nicht mehr wiedererkannt. Also so ausgeflippt bin ich selten wieder. Was hast du denn gemacht? Du hast den Regler zusammengeschlagen. Ja, ich mache Kickboxen. Also ich sag mal, ich habe alles, was ich kann, angewendet. Mhm. Das heißt, der alte Mann war vermutlich schwer verletzt. Der war sehr schwer verletzt. Wie schwer verletzt war er? Ich sag mal, er sitzt halt im Rollstuhl. Der sitzt im Rollstuhl, deshalb? Ja, ich habe also hingegangen, ich habe ihn niemals aufgehört, dass er schon am Boden lag. Ich habe weitergemacht. Der war bewusstlos hinterher. Ja, der war bewusstlos. Und du hast immer noch draufgeschlagen. Ja, ich habe also wirklich, bis die Polizei kam, also die haben mich dann da weggezogen und haben mich erstmal versucht, einigermaßen zu beruhigen. Wie alt war der Mann? Der war knapp an die 70. Genau, das Alter weiß ich jetzt nicht mehr. Und wann ist das passiert? Das ist passiert vor genau 3 Monaten. Was? Vor? Vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten. Das heißt, du kannst deswegen ja noch gar nicht verurteilt sein. Ich bin verurteilt, doch. Das ging hoch zu die Fahndung. Ich war selber ganz überrascht. Und zu was bist du verurteilt worden? 1,5 Jahre Gefängnis auf Bewährung. Mhm. Das ist ja nun... Ich bin ganz erstaunt, dass das so schnell geht. Nach 3 Monaten schon. Ja, ich sag mal, ich weiß auch nicht, warum es so schnell ging. Meine letzte Verhandlung, die war früher, wesentlich früher, das war, als ich 17 war. Es hat fast 1 Jahr gedauert, bis ich verurteilt worden bin. Der Mann sitzt im Rollstuhl, das weißt du. Das weiß ich. Ich weiß aber, wo der wohnt. Der wohnt ja bei mir im Pauser Duba. Welche Verletzungen hat er denn außerdem davon getragen, dass er jetzt nicht mehr laufen kann? Weißt du? Er ist querschnittsgelähmt. Ja. Und er hat damals, außer, sag ich mal, dass ich mir das Rückgrat komplett demoliert habe, hat er Rippenbrüche davon getragen, sämtliche, sag ich mal, Brüche in Armen, Beinen, also so weit. Okay, das reicht. Wir können uns das vorstellen. Hast du Kontakt zu diesem Mann aufgenommen? Schon? Ich habe mal versucht, mit ihm zu sprechen, weil es mir tat mir auch hinterher irgendwie tierisch leid. Ich bin dann zu ihm hingegangen, nachdem er so kam, was raus war. Und dafür meinte er, hau ab, du Arschloch. Okay, hab ich gesagt, ich wollte eigentlich mich friedlich mit dir unterhalten, aber wenn du nicht willst, dann gehe ich. Hm. Und dann bin ich dann halt weggegangen, jetzt einmal bevor er da hinterher mich anzeigt oder noch. Du wusstest genau, wo der wohnt. Der wohnt, das sind vielleicht zu Fuß 2 Minuten von mir weg. Hm, hm. So, jetzt erzählst du das alles so relativ cool. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, mit welchem Hinterton du das erzählst. Wie stehst du denn zu all dem? Ich sag mal, teilweise tut es mir leid, teilweise tut es mir überhaupt nicht leid. Ja, das meine ich. Mir ist nicht ganz klar, mit welchem Ton du das erzählst. Ja, ich bin ganz entsetzt. Daniel, ich bin ganz entsetzt, wenn du überhaupt diesen Zusatz jetzt gebrauchst. Teilweise tut es mir leid, aber teilweise tut es mir nicht leid. Bist du denn bescheuert, Mensch? Nein, ich würde sagen nein. Ja, ich aber ja. Wenn du einen alten Mann so zusammenschlägst, dass er im Querschnittsgelähmt ist, einen alten Mann von über 70 Jahren, und du sagst auch noch, na teilweise tut es mir nicht leid. Ich kann nicht verstehen. Bitte? Ich kann nicht verstehen. was du meinst. Du hättest ihn ja unter Umständen sogar töten können. Ja, das stimmt. Aber jetzt war ich mir froh, dass es so weit nicht gekommen ist. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute Abend nicht auf der Sendung, sondern wahrscheinlich im Gefängnis. Und das war wahrscheinlich auch nur ein Zufall, weil andere Leute das gesehen haben und dass jemand zwischengegangen ist. Du, wie du dich beschrieben hast, warst ja wie im Blutrausch, wie ein Tier. Ja, ich habe mich total, also ich bin wirklich, sag ich mal, ich weiß gar nicht wieso, so ausgerastet, aber... Wieso sagst du denn dann zu mir, teilweise tut's mir leid und teilweise tut's mir nicht? Für den Rentner. Bitte? Ich erklär's dir mal. Für den Rentner tut es mir wahnsinnig leid. Mhm. Aber ich sag mal, was sonst so abläuft, wie jetzt beim Autofahren oder so, das ist mir total egal. Aber auch da ist das doch nicht in Ordnung, Daniel. Das ist doch kein Mittel, sich durchzusetzen. Das erzeugt doch nur neuen Ärger und neuen Stress und Streit und neue Aggressionen. Ja, wenn der jetzt nur mal 50 fährt, ich finde es auch ärgerlich, würde mich auch nerven. Lieber Gott nochmal, dann fährt mal 50 eine Weile. Irgendwann gibt es eine Möglichkeit, den loszuwerden. Das ist doch kein Grund, so auszuflippen. Ja, nur ich sag mal halt, auf der Straße ist es nicht möglich und es ist 100 erlaubt. Ist doch scheißegal. Lass uns doch gar nicht drüber diskutieren. Dass das keine Lösung ist, da rauszugehen, die Tür aufzumachen und dem einen auf die Birne zu hauen. Das ist sicherlich nicht die Hälfte. Was machst du? Lass mich mal fragen, was du so im Leben machst. Was machst du beruflich? Ich bin LKW-Fahrer. LKW-Fahrer. Ja. Das heißt, also mit dir ist auch nicht gut Kirschen essen, wenn man sich im Straßenverkehr sonst mit nicht so genau verhält, wie du das gerne möchtest. Ja, doch, im LKW, das ist was anderes. Nur, ich sag mal, halt privat. Da hast du ja noch eine viel größere Waffe in der Hand, wenn du einen LKW fährst. Ja, okay. Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Warst du bei der auch so drauf? Ja, ich sag mal, sie hat sich von mir getrennt. Sie meinte, ich habe Angst, dass sie mich irgendwann auch mal verprügelt. Also, dir tue ich garantiert nicht. Es war ihr aber so ziemlich egal, was ich gesagt habe. Sie meinte, ich trenne mich mal lieber von dem. Man weiß nie, was passiert. Mhm. Aber du hast sie nie geschlagen? Nein, hab ich nicht. Hast du schon mal eine Frau geschlagen? Noch nie, das kommt aber ganz in Frage. Ja gut, das macht aber auch nicht besser. Das macht dein Verhalten nicht besser. Und das ist ja schon ein enormes Wahnsinn. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Und hast du die geliebt? Ich habe sie wirklich geliebt. So, und die Frau hat dich ja hautnah mitbekommen. Wir haben ja nur ein paar Minuten jetzt von dir gehört. Und ich bin schon wirklich entsetzt, was du erzählst. Ja, ich habe mal meine Freundin, die hat mich... Was ich sagen will, ist, das ist doch ein ganz, ganz klares Warnsignal, müsste das doch für dich sein, wenn die Frau dich verlässt, weil die das einfach nicht mehr aushält, weil die nicht so ein Raubtier da an ihrer Seite haben möchte. Ja, natürlich ist das ein Warnsignal. Ich habe auch versucht, wo ich mit ihr zusammen war, sag ich mal, habe ich Sachen gemacht, die ich wirklich von mir aus freiwillig nie machen. Ich war beim Psychologen, also beim Psychiater. Hm. Ja, das hat mir irgendwie überhaupt nichts gemacht. Er meinte, erzählen Sie mal, habe ich ihm was erzählt. Aber dann kommen Sie nächste Woche mal wieder. Mhm. Und dann daraufhin habe ich so autogenes Training gemacht. Ja, das hilft mir auch nicht, autogenes Training. Nee, das hat überhaupt nichts gebracht. Das also, hat einer gemacht, also sag mal, ich hab mich eher noch aggressiver gemacht als alles. Es kann sein. Ich will dir sagen, nach dem, was du mir erzählt hast mit dem Opa, bist du für mich eine tickende Zeitbombe. Wenn du da schon so reagierst, kann eine andere Situation kommen, wo du noch heftiger reagierst, wenn es überhaupt noch eine Steigerung gibt und du einen Menschen umbringst. Also ich würde dir sehr, sehr dringend raten, und ich möchte gern, dass wir dich noch vielleicht ein bisschen beraten, dass du nochmal den Weg zum Psychologen suchst. Auch wenn du jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Es gibt solche und solche, Daniel. Ja, natürlich. Es gibt auch handfeste Psychologen, die genau wissen, mit dir umzugehen. Und wenn du an dir selbst was ändern willst und du hast dir schon so großes Unglück angerichtet bei einem Menschen, dann unternimm etwas, damit du selbst domestiziert wirst, damit du selbst dich im Griff hast. Ja, auf jeden Fall. Ich will ja was ändern, weil ich sag mal, ich sehe mich selber als Gefahr für die Öffentlichkeit mittlerweile. Absolut, absolut. Ich finde auch die Strafe wieder viel zu lasch, die du bekommen hast, nachdem du den Opa niedergeprügelt hast. Ja, ich sag mal, das war halt auch ein bisschen... Weil es waren auch Zeugen dabei und die haben halt gesehen, dass er mich mit dem Stock geschlagen hat. Das ist scheißegal, ob der dich mit dem Stock geschlagen hat. Als gestandener, souveräner junger Mann hättest du sagen müssen, komm Opa, lass gut sein, lass mich in Ruhe, ich gehe. Und dann prügelt man nicht auf den Opa ein. Müssen wir jetzt aber nicht diskutieren, ist ja völlig klar, das Ganze. Nee, und wir können noch in allem Unglück von Glück reden, dass der Mann nicht gestorben ist. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Ja. Dann ruft dich mein Psychologe, der Peter, an. Und mit dem berätst du, was du am allerbesten tun kannst. Und der wird dir vielleicht auch behilflich sein, mit einer vernünftigen Adresse, dass du an einen Menschen gerätst, den du ernst nimmst und der mit dir auch richtig arbeitet. Ja. Okay? Okay. So machen wir das. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Ja, alles klar. Alles Gute, Daniel. Danke. Tschüss. Ja, auch tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt das Schlechte in mir. Wir können es auch sagen, das Böse in mir oder der Abgrund in mir, meine schlechteste Charaktereigenschaft. Wenn ihr mir davon erzählen wollt oder vielleicht etwas erzählen wollt, was ihr noch niemandem erzählt habt, vielleicht über Dinge, die euch sehr peinlich sind oder weswegen ihr euch auch schämt, weil ihr eben sowas in euch tragt, was ihr eigentlich ablehnt und bei anderen Leuten ziemlich beschissen findet, aber ihr habt es selbst auch, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und als nächsten begrüße ich den Malte. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Malte, 21 Jahre alt. Mhm, das ist richtig. Und du willst mir von der finsteren Seite erzählen. Ja, ich bin von der sehr finsteren Seite. Also ich bin in der Hooligan-Szene reingerutscht. Mhm. Seit 3 bis 4 Jahren bin ich jetzt da. Ja. Wie kann man da reinrutschen? Ja, wie kann man da reinrutschen? Die Ursache liegt sicherlich im Elternhaus, würde ich sagen. Also mein Vater trinkt sehr viel und meine Mutter ist auch ziemlich am Ende. Die trinkt aber nicht? Nee, die trinkt nicht. Die ist am Ende wegen des Vaters und vielleicht wegen dir? Ja, und wegen mir auch. Mhm. Und, bist du Einzelkind? Ja, ich bin Einzelkind. Ja, das auch noch. Ja. Mhm. Und von zu Hause habe ich halt nie die Liebe erfahren, die ich gebraucht hatte. Mhm. Hatte nie eine richtige Freundin. Mhm. Und da habe ich halt dieses Gefühl in der Gruppe gesucht. Und da kam halt diese Situation halt genau recht für mich. Ne? Ja. So, jetzt erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was geht so ab? Was macht ihr? Jedes Wochenende Alkohol, Bierkonsum. Mhm. Dann wird sich halt mit dem Gegner verabredet in der Stadt, welchem im Stadion. Welchem Verein stehst du nahe? Ich wollte den Verein nicht nennen. Okay. Mhm. Falls Leute aus der Szene zuhören, möchte ich also vermeiden. Also jede Woche Suff? Ja, jede Woche. Jede Woche Verabredung mit den Gegnern? Ja, egal wo. Egal wo? Wie viel und überhaupt. Und wahrscheinlich die Verabredung, vor der Verabredung wird auch schon kräftig gebechert? Ja, natürlich, klar. Und dann? Ja, und dann fängt es halt in den Kneipen an. Teilweise werden die Kneipen schon auseinandergenommen, Kneipenschlägereien, Geschäfte geplündert auf dem Weg. Mhm. Ja, und dann wird sich halt per Handy oder vorher per Internet an einer bestimmten Stelle verabredet. Mhm. Ja, und dann fliegen halt die Fetzen. Mit den Gegnern? Ja. Richtig, heftige Prügeleien. Ja, richtig heftige Prügeleien. Also wir ziehen auch keine Passanten mit rein, also möglichst nicht. In neutralen Plätzen wird das dann halt ausgetragen. Mhm. Aber wenn du sagst Prügeleien in den Kneipen, dann sind da ja auch Leute daran beteiligt, die eigentlich mit euch und mit der Hooligan-Szene und nichts zu tun haben. Ja, okay, aber wer sich das nicht antun will, der kann die Kneipe ja dann verlassen. Der hält da keinen auf. Mhm. Warst du schon mal schwer verletzt? Ja, ich lag auch selber schon im Krankenhaus. Mit welcher Verletzung? Ich hatte einen Schädelbasisbruch, ein paar Rippenfrakturen und eine Nierenprellung hatte ich. Ja. Und welche Verletzungen, sofern du das überhaupt weißt, hast du schon angerichtet bei jemandem? Also Verletzungen selber weiß ich nicht. Das Heftigste, was ich jetzt selber begangen habe, war, dass ich in gegnerischen Fern damals vor knapp 1,5 Jahren mit einer Eisenstange geprügelt habe, in den Magen geschlagen habe und ja. Du weißt aber nicht, was draus geworden ist. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Das kann ja sein, dass dieser Mann auch im Rollstuhl sitzt. Nee, heute. Das glaube ich eher nicht. Warum nicht? Ja. Weißt du doch gar nicht. Ich habe die Ahnung. Also ich denke schon, dass er nicht die ernsthaften Verletzungen hat. Das möchtest du gern so glauben, aber das kann man ja nicht nachweisen, das weißt du nicht. Ja. So, nun meldest du dich hier bei mir. Warst du eigentlich schon mal, hast du schon mal eine Anzeige am Hals gehabt? Nee, bis jetzt hatte ich tierisch viel Glück in dieser Sache. Ja. Nun meldest du dich hier bei mir zu diesem Thema, das Schlechte in mir. Das heißt ja, dass du das selbst eigentlich kritisch siehst. Ja, in der letzten Zeit fragt man sich schon, warum und weshalb man da reingerutscht ist, was die Ursachen sein könnten. Gut, die Ursachen hast du ja so ein bisschen spekuliert. Die Frage ist ja, warum man das macht, weitermacht, warum du das weitermachst und was daran so toll ist, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Naja, aber es ist auch nicht so einfach, aus der Szene einfach auszusteigen. Ich mache mir schon meine Gedanken, wie ich... Ist mir klar, aber erstmal die Frage jetzt. Es ist ja eine lange Zeit, 3 bis 4 Jahre. Ja, natürlich. Kamen dir denn dazwischendurch nicht auch schon mal Zweifel und hast gedacht, mein Gott, wie primitiv, wie arm. Was mache ich hier? Zwischendurch nicht, ne. Zwischendurch nicht? Erst in der letzten Zeit. Mhm. Mhm. Und gerade physisch mit mir selber klarzukommen, wie komme ich da am besten wieder raus mit meiner eigenen Physis, das ist das Schwerste von allem. Also, die Gefahren liegen ja nun völlig auf dem Tisch, ne? Nämlich, dass du hast es ja schon einmal erlebt, dass du extrem schwerst verletzt werden kannst bei diesen Sachen, oder dass du jemanden extrem schwer verletzt oder sogar umbringst. Ja, ja. Das kann ja passieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich halte das wirklich für die unterste Schublade, für die primitivste Form der Auseinandersetzung, die ziemlich dämlich ist und so unmännlich. Ich finde es einfach unmännlich. Ja, ich brauche einfach den Kick, den Gewalt. Ja, aber den Kick, du hast gerade am Anfang gesagt, Malte, dass du auch so eine Gruppe gesucht hast. Ne? Mhm. Aber die kannst du doch wirklich in tausend anderen, in Vereinen, in Sportgruppierungen aller Art, kannst du das doch auch finden. Warum? Ja, man bindet aber die Leute an sich mit der Zeit. Und gut, aber einfach das, kommt man da auch nicht mehr so raus. Das ist schon völlig klar. Aber den Gruppenzusammenhalt, da könnte ich dir wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt ein bisschen lang mal 100 Beispiele nennen, wo du auch in Gruppen gehen kannst, wo du einen festen Zusammenhalt hast, wo es um ganz andere und vernünftige Dinge geht. Ja, aber eine Karnevalsgruppe ist nicht das gleiche wie halt... Es muss ja nicht Karneval sein. Du kannst ja von mir Kampfsport machen oder weiß ich was. Ja, aber der Zusammenhalt ist schon extrem. So. Und das ist auch eigentlich das Beeindruckende dabei. Aber auf welcher Basis, Malte? Auf welcher Basis? Auf der dusseligsten Basis, die es überhaupt gibt. Nämlich saufen und sich gegenseitig den Schädel einschlagen. Das ist alles, was ihr zu bieten habt. Mhm. Nichts weiter. Hast du denn in der letzten Zeit schon so für dich überlegt, da rauszugehen? Ja, ich habe es mir sehr stark überlegt in der Zeit, ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin arbeitslos im Moment. Mhm. Hast du eine Ausbildung vorher gemacht? Ich bin abgegangen von der Schule damals. Mhm. Und habe mich halt beworben, aber... Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ja. Und würdest du denn gerne eine Lehre machen? Hast du irgendwie so Vorstellungen, was du so Träume, frage ich mal? Ja, Träume habe ich schon und ich habe auch im Moment was in Aussicht. Nämlich? Ja, eine Ausbildung im handwerklichen Betrieb ist das. Ah ja. Das kannst du dir wahrscheinlich auch... Viel, aber immerhin so. Nur immerhin, also wenn das eine richtige Ausbildung ist, das wäre doch schon mal was. Ja, da bin ich auch nur durch Verbindungen reingerutscht, weil mit meinem Lebenslauf kann man sich nirgendwo vorstellen. Das kann man vergessen. Nur kannst du das wahrscheinlich völlig vergessen, dort zu Fuß zu fassen, wenn du weiter so ein Leben führst. Ja, ja, klar. Ne? Wenn das irgendwie rauskommt und dann ist der Ruf ruiniert und du fliegst raus. Mhm. Deine Mutter kriegt das alles so mit, ne? Ja, teilweise. Ja. Und du hast gerade zu mir gesagt, dass es dir auch sehr schlecht geht, weil der Vater Trinker ist und du meinst auch, dass es dir schlecht geht, weil du eben so neben der Spur läufst. Ja. Mhm. Freundin hast du auch keine? Nee. Hättest du nicht gerne mal eine Freundin? Ja, das habe ich mir überlegt, dass vielleicht eine Freundin mir aus dem ganzen Schlamassel raushelfen könnte. Ja. Dass ich so wieder Fuß fassen könnte in meinem Leben und so. Genau. Und ich glaube nicht, dass du bei einer Freundin groß beeindruckst, wenn du solche Sachen machst. Mhm. Ich glaube, das stößt die meisten Frauen, also gute Frauen stößt das ab. Ja. Aber ich mag schon, ich muss dich ja gar nicht überzeugen. Im Prinzip denkst du es ja genauso. Die Einsicht ist mir erst seitdem gekommen, seitdem ich wirklich selber im Krankenhaus lag und erleben musste, wie es halt den Leuten geht, die live dabei waren. Wann war denn diese Sache, dass du im Krankenhaus lagst? Ja, die ist schon ein Dreivierteljahr her, halbes Jahr. Aber immerhin, das hat es ausgelöst, dass du da mit schweren Schmerzen, das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor, was du erzählt hast, da liegst und denkst, das hat dir so die Augen geöffnet. Mhm. Ja. Ist doch gut. Ist doch eine gute Entwicklung im Moment. Ja, meine Freunde, die ich aus der Schulzeit noch kannte, die haben mir auch ziemlich weitergeholfen da. Versuchst du denn jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wo du das Stichwort gerade gebrauchst, auch irgendwie so in andere Kreise reinzukommen? Oder vielleicht ja, natürlich. Ich habe jetzt den Kontakt wieder mehr oder weniger hergestellt. Zu anderen alten Freunden? Ja, zu alten Freunden. Mhm, ja. Und besteht denn da so ein Gruppenzwang in deiner Hooligan-Szene, dass die dich auch nicht gehen lassen wollen? Oder ist es scheißegal, wenn man da nicht mehr hinkommt? Also ich habe das so noch nicht zum Ausdruck gebracht, dass ich die Szene verlassen möchte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so kommen könnte. Hättest du auch Angst, dass die dir irgendwie auflauern und dich da wieder reinziehen wollen? Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt auch kein Thema für dich erstmal? Na, erstmal nicht. Erstmal muss ich selber mit mir klarkommen, wie ich aus der Szene wieder rauskomme. Ja, finde ich einen richtigen Standpunkt. Mhm. Also, der Traum ist, diese Lehre zu machen. Ja. Der Wunsch ist, eine Freundin zu kriegen. Ja. Du bist ja 21 Jahre alt. Könnte mir vorstellen, dass du auch vielleicht davon träumst, mal eine Familie zu gründen oder so. Ja, natürlich. Ja? Wer will das nicht? Wer will das nicht, genau. Und das heißt auch, mal Kinder zu haben. Mhm. Und da muss man ja eigentlich sollte man als Vater auch ein gutes Vorbild sein für die Kinder. Mhm. Und ein gutes Vorbild ist sicher, wenn du hinterher deinem Sohn mal erzählst, ich habe Scheiße gebaut. Aber ich habe das alleine geschafft, mich da rauszuziehen aus diesem ganzen Dreck. Das ist eine tolle Leistung. Das ist eine viel größere Leistung, als 4 Jahre anderen Leuten den Schädel einzuschlagen. Ja, natürlich. Und da möchte ich dich wirklich nur zu ermutigen, mal jetzt weiterzugehen. Ich finde es schon alle Achtung, also dass du alleine so weit hier schon bist und sagst, ich muss raus, irgendwas muss passieren. Ah ja. Finde ich gut. Also, da muss ich mich auf einen Freund bedanken, das ist der Tommy. Ich hoffe, der hört gerade zu. Ja. Und bei dem möchte ich mich bedanken. Der hat mich ziemlich stark unterstützt. Das ist ein Freund aus alten Tagen. Ja, das ist ein alter Schulkamerad von mir. Ja. Gut, dann grüße ich den Tommy auch herzlich. Okay. richtig. Gut, Malte. Also, ich wünsche dir wirklich toi, toi, toi, dass du es schaffst. Dankeschön. Mach weiter so und vor allen Dingen, dass du auch mit der Lehre gut zurechtkommst. Ja, ich hoffe. Ja, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Thomas, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Thomas. Das Schlechte in mir. Richtig. Das heißt, wir reden über das Schlechte in dir. Jawohl. Was ist das? Permanent Fremdgänger. Mhm. Das heißt, Du bist in einer festen Beziehung? Jawohl. Seit wann? Knapp 5 Jahre. 5 Jahre. Jawohl. Und seit wann gehst du fremd? An für sich schon, ja. Ich frage mich nicht seit 5 Jahren. An für sich eigentlich, seitdem ich, ja, Freundin hatte. Also seit 5 Jahren? Im Prinzip von Das ist jetzt die jetzige Beziehung, die ist 5 Jahre. Ja, die meine ich. Ich meine, du bist jetzt seit 5 Jahren in einer Beziehung. Jawohl. Und wie lange bist du jetzt deiner Freundin schon untreu? Die ganzen 5 Jahre. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Wie oft? Schlecht zu sagen, 30, 40 Mal. 30, 40 Mal? Jawohl. Mhm. Immer mit denselben Frauen oder sind das immer so schnelle Geschichten? Das sind oftmals nur schnelle Geschichten, das heißt Internet, beruflich, wie auch immer. Mhm. Das heißt, du kennst die Frauen gar nicht, du hast gar keine weiteren Kontakte zu denen? Teilweise schon, ja. Ach, teilweise sind es auch, ja, halt ganz normale Bekannte, ganz normale Freundinnen. Mhm. Das kann also durchaus passieren, wenn du abends irgendwie in Stimmung bist, guckst du in dein Telefonbuch und wählst eine an und ihr verabredet euch. Jawohl. Mhm. Freundin ahnt gar nichts davon. Nein. Nein. Zum Glück nicht. Machst du das immer geschützt? Ja, prinzipiell. Mhm. Also da bin ich ganz eisern. Mhm. Liebst du deine Freundin sehr? Ja, total. Total. Genau, das ist der Punkt, was ich an und für sich nicht verstehe. Warum machst du es dann? Das wüsste ich selber gerne. Ja, lass uns mal versuchen, das rauszukriegen. Ist das so eine Gier nach Sex? Eine Sucht nach Sex? Ja, teilweise schon, denke ich. Das heißt also im Klartext, dass der Sex mit deiner Freundin reicht dir nicht aus? Nein, richtig, ja. Macht dir denn der Sex mit deiner Freundin Spaß? Ja, total. Aha. Also da kann ich nicht klagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es passt bei uns nicht und ich muss mir halt woanders versuchen. Mhm. Aber wenn es denn passiert ist, ist immer noch die Sucht, der Drang nach neuen Frauen, nach neuen sexuellen Abenteuern und so weiter. Sagen wir mal so, wenn ich mit dir zusammen bin und wir haben guten Sex gehabt, ist das in Ordnung. Mhm. Nur ich sag jetzt mal so, wenn ich sie 2 Tage nicht sehe beispielsweise, da pocht es richtig in mir. Mhm. Das heißt, da muss ich mir irgendwas suchen und ich sag mal ganz krass, dann gehe ich eben auch mal in ein Bordell oder so. Das auch. Mhm. Ja. Das heißt, ihr wohnt nicht in einer Wohnung zusammen? Nein. Mhm. Wie verhält sie sich? Sie ist treu? Ja. Mhm. Bist du dir sehr sicher? 1000%, ja. Ist ja schon verrückt, dass in 5 Jahren nicht irgendwas mal durchgesickert ist, ne? Dass sie das erfahren hat. Die Gefahr ist ja groß. Mhm. Die ist riesig, ja. Wohnst du gar auch noch in einem kleineren Ort? Nein, in einer Stadt. In einer Stadt. Na egal, also es kann ja noch passieren. Mhm. Und ein schlechtes Gewissen, ein zunehmend schlechtes Gewissen. Total, ja. War das denn früher, du bist ja schon, sag ich mal, 27, vor dieser Beziehung, warst du da auch schon so drauf, dass du immer neu und immer mehr? Ja, also wenn es längere Beziehungen waren, auf jeden Fall. Mhm. Und ansonsten, ich sag mal, bei Kurzbeziehungen 2-3 Monate, da habe ich es auch mal so ausgehalten. Mhm. Das ist Verrückte. Es gibt wirklich Menschen, die eine solche Gier nach Sex haben, die aber beides wollen. Die wollen die Befriedigung, die sexuelle, totale Befriedigung und die wollen die Vorteile einer festen Beziehung haben, ohne wiederum mit der festen Beziehung Klartext zu reden. So eine bist du auch. Richtig. Deine Freundin würde wahrscheinlich sofort Schluss machen, ne, wenn die das erfahren würde. Garantiert 100%. Die geht davon aus, dass du auch ganz, ganz treu bist. Ja. Und dass du ihr Mann bist und alles sich auf sie konzentriert. Hast du die Sorge, dass du jetzt hier anrufst und dass man dich an der Stimme erkennen könnte? Ja, schon. Ja, ich brauche da selber irgendeinen Ausweg. Ich müsste irgendwie rauskommen, das ist wie so ein Teufelskreis. Mhm. Kannst du denn überhaupt noch ganz entspannt so mit deiner Freundin schön umgehen? Hast du nicht ständig diese Verkrampfung, dieses schlechte Gewissen, diesen Satz im Kopf, ich bin ein Schwein? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, nein. Mhm. Wenn ich mit dir zusammen bin, Aber wenn sie weg ist und ich lasse das alles mal so Revue passieren, die letzten Monate beispielsweise, da kommt das eben dann zunehmend hoch. Ne? Ist es in den letzten Monaten noch schlimmer geworden? Nein. Warum sagst du das in den letzten Monaten? Kommt es dir so hoch? Ja, das ist mir persönlich aufgefallen. Ich habe irgendwie eine Phase im Moment gehabt. Da habe ich über mein Leben so nachgedacht, über meine Beziehung, über meinen Job. Ja, und da kommt man dann eben auf sowas, ne? Du würdest gerne mit dieser Frau weiter und lange zusammenbleiben. Ja. Hast du denn zwischendurch mal Versuche unternommen, dich in den Griff zu kriegen und mit deiner Sexualität die zu kanalisieren, also die auf deine Freundin zu kanalisieren und vielleicht nur auf dich alleine? Ja, habe ich. Nur dann kamen eben immer diese dummen Zufälle, ne? Und da bist du schwach geworden, das Fleisch ist schwach und schon was passiert. Das heißt, ne? Wie denkst du über andere Leute, die so, wenn du jetzt diese Sendung hören würdest und du würdest jemanden hören, der genau das erzählt, was du gerade erzählt hast, wie würdest du über den urteilen? Ich würde ihn verstehen. Ich würde sagen, ja, okay, geht mir genauso. Weiter nichts. Auf der anderen Seite würde ich dann wiederum sagen, Mensch, das arme Mädel. Das ist genau das Dilemma, Thomas. Das sage ich zu dir auch. Einerseits denke ich, okay, er ist so gepolt, er braucht halt viel Sex. Und es ist ein Rumtreiber, ein Jäger, der immer neue Frauen braucht und neue Erlebnisse. Das ist ja auch gut und schön, das könntest du ja auch alles haben. Dann darf man sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen. Auf eine klassische. Oder man muss eben in der festen Beziehung mit ganz offenen Karten spielen und in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Funktioniert meistens nicht, ist mir schon klar. Genau, das ist der springende Punkt. Das Drama ist wirklich, dass du da letztendlich nicht sauber rauskommst. Natürlich nicht, du kommst da gar nicht raus. Also es gibt die Möglichkeit, dass du weiter lügst und es weitermachst und es darauf anlegst, dass es vielleicht irgendwann mal rauskommt und es eine Katastrophe gibt. Und wenn du das jetzt offen deiner Freundin sagst, ist es auch eine Katastrophe. Das stimmt. Du könntest deiner Freundin ja nicht mal ein Angebot machen und sagen, pass auf, es tut mir abgrundtief leid, es kommt nicht wieder vor. Nicht? Das könntest du gar nicht mal sagen. Das stimmt, ja. Also gefangen in dir selbst im Prinzip, ne? Im Endeffekt, ja. Alles, was du tust, was du jetzt weiter tust, ist dramatisch und problematisch. Jawohl. Es gibt keinen Königsweg, es gibt keine tolle Lösung, wo man sagt, Mensch, Thomas, jetzt musst du das und das machen und dann ist die Sache entknäult. Das geht nicht. Das Fatale an der Geschichte ist ja, es tut mir auch im Endeffekt unwahrscheinlich leid. Für deine Freundin? Für die Beziehung. Ja. Ich betrüge mich im Endeffekt selber. Ja, klar. Klar. Mit jedem Seitensprung, mit jeder neuen Frau. Ja, ne, du tust ja auch selbst wahrscheinlich ganz viel Schlechtes, weil du hast eine gute Frau und du liebst die Frau so sehr. Und so eine Beziehung ist unendlich viel wert. Und du schadest dir nur, weil du deiner Gier nachgehst, den schnellen Sex, die Geilheit und weiß ich was alles. Resultat des Ganzen ist, dass du über kurz oder lang diese tolle Frau verlieren wirst. Das ist das Schlimme, dass du dir letztendlich, obwohl du deiner Gier nachgehst, dir selbst auch schadest. Aber das ist ja ganz oft so, wenn jemand zu gierig ist. Ich weiß da keine Lösung. Da gibt es keine Lösung. Kein Mensch wird dir eine Lösung sagen. Und es tut einem dann ja, wenn man jemanden so lieb hat, und du liebst diese Frau ja, sagst du, ja, dann tut das einem ja auch so leid, dass man die Frau so behandelt. Das tut einem leid, ja. Ne, wenn man sich vorstellt, wie die Frau leiden wird, wenn sie das mal rausbekommt irgendwann. Du sagst, ich bin mit 40 Frauen und vielleicht hast du jetzt noch untertrieben, mit 40 Frauen fremdgegangen. In unserer schönen Zeit, die kotzt ab und läuft weg. Das stimmt. Ich weiß nicht, was du tun sollst, Thomas. Die saubere Lösung wäre, dass du dich trennst von deiner Freundin. Das wäre die ehrliche und ordentliche Lösung. Ja, die andere Seite ist, ich bin eindeutig ein Beziehungstyp. Ja. Das heißt, ich brauche eine feste Partnerschaft. Aber beides geht nun mal nicht. Es geht beides nicht. Dann, wenn du eine Partnerschaft willst, dann musst du dich am Riemen reißen. Ich will dir noch was sagen, wenn du dich von deiner Freundin trennst, dann solltest, sag ihr, ich glaube, das ist die gute Lösung, sag ihr, um sie zu schonen, um ihr nicht so weh zu tun, nicht die volle Wahrheit. Ich glaube, das ist grauenhaft. Für sie bricht eine 5-Jahres-Zeit, die sie vielleicht als sehr schön empfunden hat, vollkommen zusammen. Das denke ich auch. Wenn dann sagt, dass du dich jetzt neu irgendwie, irgendwas, aber nicht das. Lieber Thomas, das sind so die Wege, die du gehen kannst. Geh einen Weg, aber es wird immer hart, was immer du auch tust. Das ist richtig, ja. Alles Gute. Okay, danke du mir. Auf Wiederhören. Gut, wiederhören, tschüss. 1.40 Uhr und 40 Sekunden, eine ganz kleine Pause. Nur 41 und 21 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine Themennacht. Das Thema heißt heute das Schlechte in mir. Was ist das Schlechteste in euch? Eine Charaktereigenschaft, eine Seite an euch, für die ihr euch eigentlich schämt, aber die in euch ist, so wie wir es gerade gehört haben. Und ihr sagt, ich finde es eigentlich fürchterlich, schäme mich dafür, es sind schlimme Dinge deshalb passiert, aber ich kann irgendwie nicht anders. Das ist mein Abgrund, das ist meine Schattenseite. Telefonnummer 0800 5678 111. Sascha begrüße ich herzlich. Sascha ist Hi, Domian. 25 Jahre alt. Hi. Hallo. Das Schlechte in dir. Das Schlechte in mir ist, es ist brutal. Das ist brutal? Ja. Ich habe das Problem, also ich bin Amerikaner. Ja. Und ist zwar ungewöhnlich dann mit dem Namen Sascha, also ich bin halt eben die meiste Zeit in New York im Ghetto groß geworden. Mhm. Und das heißt, ich habe da wirklich auf Hochdeutsch viel Scheiße erlebt. Aber du sprichst hervorragend Hochdeutsch. Ja, ich durch meine Frau. Ah ja. Mhm. Die hat mir das dann beigebracht. Und jetzt ist es also, ich kann mich in gewissen Situationen einfach nicht mehr unter Kontrolle halten. Und zwar, ich sag mal, wenn es an meine Familie geht, dann kriege ich mörderische Gedanken und würde die gegnerische Partei im Prinzip umlegen. So, Moment. Du hast eine eigene Familie schon. Ich habe eine Frau, ich habe also eine Verlobte und einen 3-jährigen Sohn. Und einen 3-jährigen Sohn. Mit der Verlobten zusammen. Ja. Yeah. Ja. Wie lange, nur mal so als Hintergrundinformation, wie lange lebst du jetzt schon in Deutschland? Ich bin seit 1996 hier. Seit 96 hier. Also, du redest wirklich perfekt Deutsch. Das war, hast sogar so einen kleinen süddeutschen Einschlag. Erstaunlich. Dankeschön. Ja. Wer ist denn die gegnerische Seite, wenn du sagst, wenn jemand meiner Familie und... Zum Beispiel, ich kann ein kleines Beispiel geben. Ich Bitte. War mit meiner Freundin in der Disco. Mhm. Das war 97. Mhm. Und meine Freundin tanzt halt sehr gerne und ich bin halt mehr der Zugucker. Ja. Und sie hat halt getanzt und sie hat halt auch mit einem Deutschen getanzt und er fing dann an und ging ihr unter die Wäsche und da habe ich mir den geschnappt und bin mit dem rausgegangen und das End vom Lied ist, dass er heute immer noch im Koma liegt. Wann ist das passiert? 1997? Ja. Der liegt heute noch im Koma? Ja. Und die Ärzte werden tippen auch wahrscheinlich drauf, dass er wahrscheinlich nie wieder aufwacht. Das ist ja genauso schlimm wie die Geschichte gerade mit dem Rentner. Ja, ich... Das heißt, du hast letztendlich auch ein ganz großes Aggressionspotenzial in dir. Und in gewissen Situationen, wo du gereizt wirst, das Problem tickst ist du völlig aus. Ja, das Problem ist aber, wenn man mich mit Worten beschimpft, dann stehe ich vor einem und lachen aus. Dann zücke ich da nicht mal mit irgendeinem Muskel. So, jetzt das eine Beispiel war jetzt klar. Da ist jemand an dein Mädchen gegangen. Ja. Wobei das Mädchen hat das ja auch mitgemacht, ne? Das Mädchen hätte ja genauso gut schimpfen können. Nee, sie hat eigentlich schon den Ausweg, sie hat ihn schon weggestumpft und alles drum und dran. Also okay, war, also der Auslöser war, da wollte jemand an dein Mädchen. Was sind noch Auslöser, dass du so ausrastest? Der zweite Auslösungspunkt war oder ist immer noch, dass der Onkel von meinem Sohn so perplex irgendwo eine Scheibe in der Birne hat, dass er behauptet, er will das Kind entführen und bei sich behalten. Und mein Kind hat ihn dann zu entführen. Und dann hast du irgendwas mit dem Onkel gemacht? Nein, noch nicht. Und das ist eben das, ich muss es einfach unter Kontrolle kriegen, weil ich kann es mir nicht erlauben. Was wäre ich denn für ein Vater, wenn mein Sohn mit 3 Jahren ins Gefängnis gehen muss, um seinen Daddy zu sehen und Daddy sitzt dann da hinter schwedische Gardinen. Ja, Sohnemann, tut mir leid, ich habe halt mal eben den und den um die Ecke gebracht. Ja. Das kann es nicht sein. Es ist schon erstaunlich, dass du nicht hinter schwedischen Gardinen, so wie du es ausdrückst, sitzt, nachdem was du angerichtet hast. Hast du? Habe ich. Wie 18 lange? Monate. 18 Monate, wegen dieser Geschichte, von der du gerade erzählt hast. Wie alt war denn dieser, oder ist jetzt dieser Mann, der im Koma ist? 37. Hast du mit der Familie mal Kontakt aufgenommen später? Ich nicht, aber meine Frau. Warum du nicht? Weil ich dieser Familie nicht unter die Augen treten kann. Warum nicht? Ich weiß nicht. Du hast die Familie auch sicher auch bei dem Prozess gesehen. Ja. Und das Problem war, was ich nicht gewusst habe, ist, dass der zu dem Zeitpunkt eine 4 Monate alte Tochter gehabt hat. Und ich eben, ich weiß nicht, ich bin kein Held, ich bin kein Macho, ich bin. Also im Prinzip, du hast ja schon ein Leben zerstört. Ja. Im Prinzip ist dieser Mensch, im Prinzip ist er ja tot. Oder er wird sterben, wie du sagst. Dass er 97 im Koma liegt, sind die Chancen, dass er wieder normal irgendwann leben wird, ja sehr gering. Fast gleich null. Fast gleich also null. Also wenn er wirklich nochmal aufwachen soll, da haben die Ärzte gesagt, ist auf jeden Fall ein Leben lang ein Pflegefall. Bist du damals auch nie ins Krankenhaus gegangen zu dem? Wie hat denn die Familie reagiert, als deine Freundin, deine Frau, deine Verlobte doch Kontakt aufgenommen hat? Ja, wie soll sie reagiert haben? Ich sag mal, die Frau zuerst natürlich negativ und nachher später hat sich dann halt, naja, ich will nicht sagen, kleine Freundschaft als Bekanntschaft. Heute ist es so, dass die zwei zum Beispiel essen gehen oder sonst irgendwas machen. Ach, so eine nahe Verbindung. Und du hast es bis heute nicht geschafft, mal mit dieser Frau zu reden? Oder jetzt Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Warum nicht? Ich habe einen Menschen ins Sterbebett gelegt. Ja, eben. Gerade darum solltest du das ja mit deinem... Ich weiß nicht, der meinst der du nicht? Der, ich weiß nicht, wie er heißt, der, wo ich vorhin aufgeregt habe, weil der Kollege da 50 gefahren ist. Das sind keine Gründe, um dass ich da jetzt so ausraste, aber ich sag mal, das Nein, Problem war... Lass mich sagen, du sagst, du also der Hintergrund eines Ansprechens der Familie wäre doch, dass du einfach von dir aus deine Entschuldigung formulierst und dein Mitleid formulierst. Das macht den jungen Mann, den Mann nicht mehr lebendig und nicht mehr gesund. Aber es ist doch schon mal ein Zeichen für die Familie, auch wenn sie es wegwischt. Aber und für dir täte es ja vielleicht auch gut, das zu sagen. Ja klar, nur Domian, eben das ist es, wenn ich jetzt so in Rage bin. Man kann mir in dem Moment alles vor die Nase setzen, nur sobald meine Frau dasteht. So ist, das wissen wir ja nur alles. Aber wir reden ja gerade im Moment darüber, du hast sowas Schlimmes angerichtet und mir geht es nicht in den Kopf, vor allen Dingen, wo du so selbstkritisch auch mit dir bist, dass du nicht mal Manns genug warst, zumindest einen Brief an diese Frau zu schreiben und dein Mitleid auszudrücken, dein Beileid auszudrücken. Warum nicht? Du hast es geschafft, diesen Mann totzuschlagen quasi, aber du kannst der Frau nicht dein Beileid aussprechen? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Erklär das mir. Weil auf der einen Seite, klar tut mir die Tochter von ihm und die Frau leid. Logisch. Aber auf der anderen Seite entwickelt sich dann einfach Hass. Hätte er damals die Finger von meiner Frau gelassen, wär's nicht passiert. Aha, also das ist immer noch da. Das ist immer noch so ein Denken. Letztendlich war das sogar noch gerechtfertigt, dass ich auf ihn losgegangen bin. Ist das so? Das war vielleicht gerechtfertigt, aber es hätte nicht in diesem Ausmaß sein müssen. Aber es ist nach all dem, was passiert ist, benutzt du noch das Wort Hass. Es kommt immer noch Hass hoch auf den Mann, dass der das gemacht hat. Ja, jein. Ja, aber das ist krass, Sascha. Das darf nicht sein. Das ist super schlimm, dass das noch hochkommt. Ja, und genau deswegen rufe ich an, weil ich damit alleine nicht fertig werde. Verstehe. Und du hast Angst, dass jetzt nochmal was Schlimmes passiert oder vielleicht, ne, es ist ja kaum mehr zu steigern, aber noch was Schlimmes. Und du zu Recht sagst, was bist du für ein Vater, wenn du deinem Sohn so etwas mal erklären wirst müssen. Oder wenn du im nicht im Krankenhaus, im Knast sitzt. Ja. Nochmal zu dem Hintergrund. Was ist denn das mit dem Onkel? Der will deinen Sohn entführen? Was steckt denn dahinter? Was dahinter steckt, ist ganz einfach. Ich bin jetzt seit 7 Jahren mit der Frau zusammen. Mhm. Seit 3 Jahren mit der Frau verheiratet. Und er ist seit 6 Jahren in die Frau verliebt. Mhm. Mhm. Und deshalb versucht er alles, um die Frau für sich zu gewinnen. Mhm. Und wenn es sein muss, würde er sogar diesen Weg gehen. Mhm. Und bevor da irgendwas passiert, wollte ich mir eigentlich bei dir irgendeinen Rat suchen. Mhm. Ich verstehe, da geht jemand an deine Frau, du bist ausgerastet und jetzt will jemand an dein Kind und du könntest wieder völlig ausrasten. Ja, und mein Kind und meine Familie. Verstehe. So, das heißt, es müssen jetzt Wege gefunden werden, dass diese Geschichte abgeleitet wird von dir. Ja. Ne, das ist es. Darüber hinaus muss aber generell noch ein anderer Weg gesucht werden, abgesehen von diesem aktuellen Problem mit dem Onkel. Da du ja auch eine, wie ich das gerade schon formuliert habe, eine tickende Zeitbombe bist, finde ich, dass du super, super wichtig in eine psychologisch-psychiatrische Behandlung musst, Sascha. Damit du dich selbst in den Griff, damit du selbst Macht über dich gewinnst. Kann ich aber nicht. Ich bin Fernfahrer. Ja. Und wenn ich jetzt in eine psychologische Behandlung gehe, wie soll ich das machen? Ich komm vielleicht freitags, wenn ich Glück habe, komme ich alle 2 Wochen freitagsabends nach Hause. Mhm. Und dann ist die Zeit für meine Familie eigentlich da. Mhm. Und wenn ich jetzt in eine psychiatrische Behandlung gehen müsste, müsste ich den Job hier aufgeben und dann hat meine Familie kein Geld. Dann hat sie nichts zu essen. Das ist eine organisatorische Frage, die irgendwie gelöst werden kann. Deine Familie hat auch kein Geld, wenn du im Knast sitzt. Ja, genau. Deswegen, das ist jetzt nicht das Argument. Das ist zwar kompliziert, wenn du Fahrer bist und so, ist mir völlig klar. Aber das muss irgendwie lösbar sein. Kann ich gelten. Ich möchte dir auch sehr gerne sagen, Sascha, dass das ja schon mal ein großer Schritt ist, dass du hier angerufen hast und das auch so für dich alles so formulierst und die Gefahr selbst siehst. Das ist ja schon mal ein Schritt zur Rettung, sage ich mal so. Ja, klar. Jetzt muss es nur weitergehen. Und jetzt werde ich dich auch gleich an meinen Psychologen weiter verweisen. Der wird dir gleich einige Sachen erzählen, was vielleicht in deinem Fall vielleicht auch sogar organisatorisch möglich wäre, was du machen kannst. Das Allerbeste wäre auch, kann ich dir jetzt in einem schnellen Rat nicht sagen und auch meinem Psychologe nicht, dass du mit einem Psychologen, mit dem du dauerhaft zusammen bist, berätst, wie du aus dieser Situation mit dem Onkel herauskommst. Da gibt es sicher, da muss man sich richtig in euren Alltag hineindenken, Möglichkeiten. Verstehst du, das geht nicht mit dem schnellen Rat jetzt. Das geht nur mit einer dauerhaften, du musst einfach jetzt am Ball bleiben. Und das Hauptargument ist, mein Sohn soll mich nicht im Gefängnis besuchen. Nee, will ich nicht. Ja. So, jetzt legst du auf. Mein Psychologe, Peter heißt, er ruft dich an. Aha. Und dann beratet ihr weiter, wie das klug ist, wie man für dich irgendwas einfädeln könnte, dass du einen ordentlichen Typ an deine Seite bekommst, mit dir arbeitet. Und du bist ja auch willens, du bist ja auch offen dafür. Ja, klar. Ja, das habe ich gehört. So machen wir das jetzt. Du legst auf. Und nochmal Respekt, dass du angerufen hast. Okay. Alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Jessica, ja. 19 Jahre. Hallo. Ja, ich grüße dich, Jessica. Ich habe gerade guck gerade hier so drauf, sind sehr viele Männer bisher gewesen. Ja. Jetzt ist es eine Frau, eine junge Frau. Ja. Ich habe folgendes Problem. Ich habe vor 6-7 Monaten erfahren, dass mein Opa an Lungenkrebs erkrankt ist. Ja. Und ich war also immer sehr eng zu meinem Opa gestanden, dadurch, dass meine Mutter früher mal viel arbeiten gegangen ist und ich dadurch bei meinen Großeltern war. Mhm. Und und ich habe mich seitdem auch nicht mehr gemeldet, und also weil ich mit mir beschäftigt war, was ich sehr selbstsüchtig fand. Weil, Moment, bei wem hast du dich nicht mehr gemeldet? Bei meinen Großeltern. Ja. Mhm. Habe ich mich nicht mehr gemeldet. Ich bin mit 17 ausgezogen, weil es zu Hause nicht mehr so funktioniert hat. Ach so, da war lange Funkstille und du hast jetzt erfahren über deine Mutter, dass der Opa so schwer krank ist. Ja, seitdem ich ausgezogen bin, war nicht mehr so. Da ich jetzt meine Oma samstags immer zu uns nach Hause gekommen ist, habe ich ihn öfters gesehen. Mhm. Und habe auch jeden Sonntag habe ich ihn besucht und seitdem habe ich die Schule abgebrochen. Ich war sozusagen immer das Vorzeige-Enkelkind und jetzt auf einmal habe ich mich nicht mehr gemeldet und wo ich dann erfahren habe, dass er Lungenkrebs hat, habe ich mir mehr darüber nachgedacht, dass ich eigentlich gar nicht für ihn da war und er eigentlich immer für mich da war und ich eher so das freundschaftliche Verhältnis mit ihm hatte. Ach so, weil und da hast du ein schlechtes Gewissen bekommen. Ja, auf einer Seite. Aber nun, als du das erfahren hast, da kann man sich Vorwürfe machen, ich habe mich nicht genug um ihn gekümmert. Wie lange? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Also seitdem ich 17 bin, jetzt bin ich 19, seitdem habe ich also vielleicht alle 2-3 Monate mal angerufen und so. Verstehe, also es war ein bisschen runtergefahren. Aber immerhin hast du angerufen. Ja, wobei ich das jetzt auch nicht mehr gemacht habe, seit den, keine Ahnung, 7-8 Monaten. Ja, so, jetzt aber, weißt du, seit 6 Monaten hast du gerade gesagt, dass der Opa sehr schwer krebskrank ist. Hast du dich denn dann direkt danach mit ihm mehr beschäftigt? Nein, ich habe ihn da einmal gesehen, wo er ins Krankenhaus gefahren wurde, weil er Chemotherapie und die wurde jetzt auch abgebrochen und er liegt jetzt im Sterben, habe ich jetzt davor 2 Tagen von meiner Mutter rausbekommen. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Du hast dir damals Vorwürfe gemacht, du hättest dich nicht genug um ihn gekümmert. Dann habe ich mir jetzt die Vorwürfe habe ich mir jetzt gemacht. Ach, jetzt? Im Nachhinein, oder wo ich erfahren habe, dass er Lungenkrebs hat. Mhm. Und dass er wirklich ziemlich schlecht aussieht und auch nicht mal richtig ganz da ist. Und ich wollte es auf eine Art nicht wahrhaben. Wie lange? Du weißt das auch schon, dass er 6 Monate... Du weißt das, dass seit 6 Monaten... Ja, da wo er es erfahren hat, wurde es mir auch gesagt. Mhm. Aber dann meine Frage, warum du dich dann damals, vor 6 Monaten, nicht mehr um ihn direkt bemüht hast? Ja, ich war halt einmal da, also wo er ins Krankenhaus gefahren wurde und bin auch nie ins Krankenhaus gegangen. Ich habe Angst davor, ihn in seiner Lage zu sehen. Und jetzt morgen will ich meine Mutter von zu Hause abholen, damit wir zu ihm fahren, weil er zu Hause sterben will. Mhm. Und ich habe eine Angst davor, ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich weine nur noch und... Ich meine, auf eine Art, wenn er mich noch verstehen würde, dann weiß ich, dass er mich auf eine Art versteht, dass ich ziemlich viel durchmache zurzeit, in den ganzen 3 Jahren sehr viel durchgemacht habe, aber wobei es jetzt auch keine Entschuldigung ist. Nee, das ist keine Entschuldigung. Das finde ich auch so. Aber Jessica, du hast Mist gebaut jetzt. Du hättest wirklich spätestens, nachdem du es erfahren hast, vor 6 Monaten, hättest du all das wieder gut machen sollen, was du vorher unterlassen hast. Da hättest du dich sehr um ihn kümmern müssen. Aber ich weiß, dass er mir Vorwürfe gemacht hat, aufgrund, was ich alles gemacht habe in den ganzen 3. Weiß man nicht. Wenn man so krank ist, ist man vielleicht anders drauf. Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr über die Vergangenheit reden. Das ist ja nun mal passiert. Ja. Man muss ja jetzt überlegen, was kann man jetzt noch gut machen? Oder was kann man jetzt noch richtig machen? Noch lebt der Opa. Ja, wenn man das so nennen mag. Ja, aber insofern ist es genau richtig, dass morgen, sagst du, wollt ihr da hinfahren? Ja, morgen früh. Ja. Dass du das machst und dass du nicht jetzt nochmal zurückgehst und ihn alleine lässt. Ja, ich habe halt richtig Panik, dass ich weiß nicht, wie ich das verkraft, auch wenn er stirbt. Also in meinem Familienkreis ist noch keiner gestorben. Jessica, da musst du dann durch. Jetzt denk mal nicht in erster Linie an dich, sondern denk an deinen Opa. Ja. Das ist für deinen Opa schlimmer, für den Opa ist es schlimmer zu sterben und zu leiden, als für dich das anzusehen. Ja, letzte Woche, ich wollte ihn besuchen und meine Oma hat mir dann wieder Vorwürfe gemacht, dass ich meine Schule abgebrochen habe und dass ich mitten, mein Vater ist Amerikaner und bin jetzt mit einem Amerikaner verlobt und der ist farbig und dann macht sie mir Vorwürfe und hat gemeint, dass es keine gute Idee wäre. Ja, lass uns doch mal diesen ganzen Streiterei-Kram zur Seite. Es geht doch jetzt um Ernste. Der Opa liegt im Sterben. Ist er denn noch bei Bewusstsein, weißt du das? Also, meine Mutter hat gemeint, nein, also da ist nur noch Haut und Knochen und er ist auch nicht richtig wach. Also ich weiß, dass er mich vielleicht hören würde. Also das gut, dann nutzt die Chance, dass du ihn noch einmal besuchen kannst. Vielleicht hört er dich ja auch. Du kannst ihn ja um Verzeihung bitten, dass du dich so verhalten hast. Ja. Und sage ihm auf dem Sterbebett, dass du ihn lieb hast. Das ist das Beste und Schönste, was du ihm als Geschenk noch geben kannst. Und mach dir nicht so viele Gedanken wegen der Vergangenheit. Das ist nun mal geschehen. Aber morgen kannst du noch was tun und tu es morgen. Ja. Ja? Auch wenn es dir schwerfällt, ist mir völlig klar, dass es grauenhaft ist und man Angst davor hat. Aber da beiß einfach auf die Zähne und mach es für den Opa und auch letztendlich tust es auch für dich, weil du dich auch besser fühlen wirst hinterher. Ja, ich hoffe. Ja. Alles Gute und viel Kraft morgen. Okay, danke schön. Tschüss, Jessica. Tschüss. Das war's heute. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss und bye bye bis morgen.